Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 3, Tag 10. Hallo, hallo, hallo und einen super guten Morgen. Es gibt so viele Leute, die es sich zum Ziel im Leben machen, im Dienst zu stehen, Gott zu dienen, etwas für Gott zu tun. Hör zu, wenn Gott eine Aufgabe für dich hat, dann tu sie. Aber lass das niemals den Platz einnehmen, ihn zu kennen, in Intimität und eng an seinem Herzen zu leben. Paulus sagt also, dass er dem nachjagt. Er sagt, ich laufe dem mit Leidenschaft nach, um es zu ergreifen. Dieser starke und selbstdisziplinierte Mann sagt in Vers 13, ich verlasse mich nicht auf meine eigene Kraft, um das zu erreichen. Ich sage dir, wenn jemals jemand Gnade verstanden hat, dann war es Paulus. Paulus verließ sich sein ganzes vorheriges Leben auf seine eigene Kraft. Er wurde quasi aus eigener Kraft gerecht. Er wurde aus eigener Kraft ein perfekter Leiter. Er war ein perfekt gebildeter Theologe aus eigener Kraft. Aber kannte nie wahre Intimität mit Jesus. Doch dann stellte er fest, dass er es nicht schaffen kann, sondern es ihm geschenkt werden muss. Er sagt, dem jage ich nach. Doch schau dir das an. Er schreibt, ich verlasse mich nicht auf meine eigene Kraft, um das zu erreichen. Das ist ein perfekter neubündlicher Satz, denn bei allem, was Paulus vorher auflistet, was nach viel disziplinierter, harter Arbeit aussieht, alles zurücklassen, mit aller Kraft danach streben, entschlossen nachjagen, sagt Paulus, nicht aus meiner eigenen Kraft heraus. Er wusste also, dass Gott es in ihm bewirkte. Daher konnte er so kraftvoll erwidern. Du weißt, im neuen Bund ist alles, was du tust, eine Antwort auf das, was Jesus bereits getan hat. Das ist es, was Paulus uns sagt. Er sagt, ja, ich strebe danach, ja, ich will das, ja, mich verlangt nach Intimität, aber es ist nicht meine eigene Kraft. Paulus schreibt uns, jedoch habe ich einen unbedingten Fokus. Ich vergesse alles Vergangene und fixiere mein Herz stattdessen auf die Zukunft. Ich habe schon viel über diesen einen Vers gesprochen. Paulus spricht von einem unbedingten Fokus und dann erwähnt er zwei Dinge. Von welchem der beiden spricht er also? Er sagt, jedoch habe ich einen unbedingten Fokus. Ich vergesse alles Vergangene und fixiere mein Herz stattdessen auf die Zukunft. Lass mich dir etwas sagen, mein lieber Freund. Es sind nicht zwei, sondern eins. Niemand auf der Welt kann ergreifen, was in Jesus Christus vor ihm liegt, solange er nicht die Schnur zur Vergangenheit durchtrennt hat. Schlag die Tür zur Vergangenheit zu. Sei es Erfolg oder Versagen, sei es alles, was du richtig oder alles, was du falsch gemacht hast. Es ist mir schnurzegal, wie deine Vergangenheit aussieht. Ich sage dir warum. Weil deine Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmen kann. Deine Zukunft wird nur dadurch bestimmt, was Jesus durch den neuen Bund für dich getan hat. Wenn deine Zukunft also durch das definiert wird, was Jesus tat und nicht, was du getan hast, was spielt es dann für eine Rolle, was dir angetan wurde oder was du in der Vergangenheit getan hast? Es ist klar, dass du nicht in deine Zukunft eintreten kannst, wenn du deine Vergangenheit nicht loslässt. Paulus hatte sein Herz auf die Zukunft fixiert. Weißt du, so viele Leute, die ich immer wieder treffe, tun alles, um ihr Herz auf die Zukunft auszurichten, außer einer Sache, die Vergangenheit loszulassen. Sie halten an ihrer Vergangenheit fest, während sie versuchen, ihre Zukunft anzustreben. Mein lieber Freund, das wird niemals funktionieren. Du musst also an den Punkt kommen, wo du sagst, dass es das Gleiche ist, die Vergangenheit loszulassen und Zukunft anzustreben. Sobald du verstehst, dass Intimität mit Jesus zu erlangen so herrlich ist, sobald du das wirklich verstehst, wirst du jede Kleinigkeit deiner Vergangenheit loslassen, die dich daran hindert, in Intimität mit Jesus zu leben. Also, mein Freund, lass uns alle diese eine Sache tun, dass wir uns von absolut allem abschneiden, was uns daran hindert, in Intimität mit Jesus zu leben. Es ist es nicht wert. Was hält dich davon ab, innig mit Jesus zu sein? Deine nicht geheilten Wunden? Vielleicht wie deine Eltern dich behandelt haben? Vielleicht die Enttäuschungen? Oder vielleicht deine Erfolge? Mach Folgendes. Triff heute die Entscheidung, es loszulassen, damit du dein Herz auf die Zukunft fixieren kannst. Und dann bis morgen.